Ja, das machen wir 3 Stunden in der Kneipe oder 3,10 oder so. Und gerade war noch Monatsanfang, aber in der Potte ist schon wieder Monatsende. Wie kann das nur geschehen? Jedenfalls muss ich dann zu Hause zu meiner Frau und muss sie dann beichten. Ich bin pleite, Schatz. Ich bin pleite!